schief den Hafen und zum ersten Mal, seit wir uns trafen, stehen in deinen Augen Tränen, denn ich werde gehen. Adios, wir stehen unter der Laterne, über uns sind tausend Sterne. Wenn uns bald auf Meere trennen, nachts wirst du sie sehen. Adios, unser Glück ist nicht vorüber. Irgendwann sehen wir uns wieder. Wenn wir aneinander glauben, kann uns nichts geschehen. Deine Träume werden mich begleiten, auf allen Wegen, zu allen Zeiten. Wir sind niemals allein, meine Gedanken werden bei dir sein. Deine Träume werden mich begleiten, auf allen Wegen, zu allen Zeiten. Wir sind niemals allein, meine Gedanken werden Adios, aus der Ferne klingt Musik herüber, und zum letzten Mal hör ich die Lieder, die aus den Tavernen klingen, wenn die Nacht beginnt. Adios, hier hab ich mein Glück gefunden, all die unvergessenen Stunden leben wollt in der Erinnerung, die uns keiner nimmt. Adios, kann ich auch nicht länger bleiben, jeden Tag will ich dir schreiben, bis wir irgendein